Moin, moin. Ich komme mal ein bisschen näher ans Mikrofon, die wir haben. Ja, 20 vor 12 und kaum fange ich wieder an, muss ich wieder gehen. Aber ich muss mal ganz kurz, weil das gehört irgendwie dazu. Sorry. Halleluja. Heute war ein richtig geiles Wetter. Wir haben hier auch irgendwo Osterkirmes, da wollte ich eigentlich hin, aber boah, was ist das denn? Das sieht ja richtig gruselig aus. Hier ist mein Fenster mit meinem Avocado-Baum. Mal ein bisschen reinzoomen. Ja, gucken wir das. Ja. Sieht das gruselig aus. So wieder zurück. Genau. Ich muss mal ganz kurz. Es wäre total lieb, wenn ihr etwas für vergessene Pfoten spenden würdet. Aber ich weiß von einer Bekannten, wo ich mal was von meinem Geburtstag sammeln wollte, das geht nur über Kreditkarte und das wollen die meisten halt nicht angeben. Ich weiß nicht, ob es auch über PayPal geht, ich kann es nicht sagen. Halleluja! Ah, da drehen mir direkt die Augen. Ja, ich komme ein bisschen ans Mikrofon näher, dann kommt meine Pornostimme ein bisschen besser rüber. Und naja, so nah auch nicht. So, müsste so auch gehen. Aber Mann, also es ist Wahnsinn. Also selbst wenn ich einen Podcast mache, den ich ja selber zusammenschneiden kann, muss ich nicht so oft gehen, wie wenn ich allein bin. Das sieht wirklich gruselig aus, so wie eine Höhle. Das ist nur mein Fenster. Jetzt kann ich mal reinzoomen. Mit meinem Avocado-Baum. Ganz viele Mücken sind davor. Nein, das ist die Kamera, die nicht richtig fokussiert. Nee, das sieht mir so gruselig aus. Ich gehe mal wieder zurück. So, und sorry. Leck mich am Arsch. Nee, selbst wenn ich einen Podcast mache, den ich ja auch selber unterbrechen kann und so. Und selbst da muss ich nicht so viel gähnen. Oder eigentlich kaum. Und ja, was wollte ich sagen? Heute war ein richtig schönes Wetter gewesen, richtig herrlich. Und ja, wir haben Osterkirmes, da wollte ich ja nicht, du darfst nicht gehen. Du darfst nicht gehen, du bist ganz ruhig, mein rechter Arm wird schwer. Und ich muss es trotzdem tun. Hey, das sieht ja jetzt geil aus. Was passiert denn da draußen jetzt hier? Hä? Eigentlich meine Leuchte eingepackt. Das sieht ja geil aus. Halleluja, was ist denn da draußen los? Ja, vielleicht kommt auch gerade ein Auto vorbei. Aber so, wenn ich so rausgucke, kann ich nicht sehen. Alter! Just a moment, please. Nee, da ist gerade die Lampe. Da ist gerade die Lampe angegangen da draußen. Und ja, Osterkirmes wollte ich eigentlich hin und aber ich kriege heute auch wieder nichts, wieder gar nichts gebacken. Ja, egal. Und das ist ein schönes Wetter heute. Ich glaube, morgen soll es auch noch mal warm werden und scheiße, dass ich das nicht schneiden kann, weil das ist irgendwie total unhöflich. Aber man sagt ja, wenn man gähnt, müssen die Leute auch gehen. Also kann ja mal später einer schreiben, ob er dann auch gehen musste. Also nicht gehen. Also nicht gehen, sondern gähnen. Nicht gehen, gähnen musste. Weil ich glaube, habe ich es ausgesprochen. Nein, jetzt muss ich mich ein bisschen zusammenreißen. Und ja, die nächsten Tage soll es auch. Was ist denn los hier? Ich liege auch heute hier im Bett. Und es kann natürlich sein, wenn ich mich jetzt hinsetzen sollte, dass das dann nicht, oder dass wenn ich gleich hier fertig bin und mich rumdrehe, dann muss ich, glaube ich, nicht mehr gehen, weil dann schlafe ich nämlich. Obwohl, die letzte Zeit habe ich, ja, so oder so ein recht unruhigen Schlaf, muss mehrmals raus, abends aufstehen, auch auf Klo, ne? Weil ich ja irgendwie so eine Scheiße träume und so, da bin ich halt so öfters wach von und ja, jetzt ist auch egal, jetzt kann ich auch, egal, ich hab's, ich mach das aber wirklich morgen. Falls ich das hier auf meinen Podcast hochladen sollte, wie gesagt, dann muss ich es erst runterladen, dann über meinen Stimmenwandler. Also ich lasse das dann meistens runter hier. Dann tue ich das in meinen Stimmenwandler drauf, kopieren und von da aus dann auf meinen Podcast. Und die letzte Aufnahme, die war irgendwie total blechern. Ich muss mal gucken, ob ich das sonst anders hinkriege, dass ich das da vom Computer aus runterlade. Und nicht vom Handy. Und dann nenne ich das ja morgen Gähnen am Wochenende, zweiter Teil oder so, fast in der Art. Aber ich mache das wirklich morgen. Also, wo haben wir jetzt? Also, jetzt nicht in 10 Minuten, also wirklich morgen, wenn ich aufgestanden bin. Und damit ein bisschen was auf meinem Podcast hier draufkommt. Ja, wie gesagt, ich wollte mich nur mal ganz kurz melden und wollte eigentlich das alles auch nicht sagen, sondern was anderes, aber da ich jetzt so viel gegähnt habe und deshalb ist das dann auch nicht mehr so wichtig. Ich weiß eh nicht mehr, was ich sagen wollte und ja, der andere Gähner, das war glaube ich gestern oder vorgestern, habe ich schon wieder vergessen. Ich meine gestern. Das hat sich sowas von Blechern angehört, deshalb kann sein, dass das mit dem Handy zu tun hat, weil ich habe auch ab und zu, wenn ich Videos angucke, dass das auf einmal total robotermäßig oder verkratzt sich anhört. Und dann muss ich das neu starten, also das Video, was ich mir dann angucke. Aber meistens nur auf Facebook-Videos, also nicht so bei YouTube oder so. Aber jetzt drehen mir auch noch die Augen hier. Und ich werde das morgen mal vom Computer aus versuchen. Und, ja, wollte eigentlich ein bisschen was anderes reden, aber jetzt habe ich wieder gegähnt, aber das sieht ja geil aus. Also Leute, die da später, hallo, meine lieben Zuhörer auf Oldenburg, deine Stadt, wenn ihr das hier hört, das war eigentlich ein Live-Video und ich werde da die Audiodatei rauskopieren und dann ist dann das, was ihr jetzt gerade hört. Also jetzt nicht die Leute, die gerade auf Facebook da sind, ein bisschen sehr kompliziert. Also nicht die Leute, die mir gerade auf Facebook zuhören und zugucken. Und ja, ich habe ja so einen Nachtkameramodus und die scheint gerade auf mein Fenster. Und das sieht total gruselig aus, weil da draußen das Licht angeht. Und mein Avocado-Bäumchen dazwischen flackert, zittert oder auch nicht zittert. Ihr wisst ja, zittert nicht und so, jetzt habe ich noch einen und dann habe ich auch die Schnauze voll. Nein, den halte ich jetzt zurück. Wie gesagt, wenn ihr das hier auf meinem Podcast anhört, das war ein Live-Audio und ich wollte eigentlich ein bisschen quatschen, aber irgendwie habe ich wieder den Gähner drin. Und obwohl mein letztes Gähn-Audio hat laut Statistik über 1000 Aufrufe. Das kommt aber daher, dass ich bei Apple iTunes, bei Spotify, bei die anderen kenne ich nicht. Audio Now bin ich noch in Verhandlung, dass das da hier auch mit drauf gemacht wird. Und aber auch ziemlich viele Leute aus den USA. Also ich kann immer gucken, in welchem Land mein Audio-Podcast angehört worden ist. Und in den USA habe ich im Moment 25%. Warum auch immer. Boah, ihr müsstet das sehen, das sieht so geil aus hier mit meinem Klappfenster. Also nicht Klappspaten oder Klappstuhl, ne? So, also keine Beleidigung. Da hat er vorher gesagt, du Klappspaten oder du Klappstuhl. Und das müsstet ihr sehen. Aber wie gesagt, das, in den USA habe ich 25%. Keine Ahnung, ob das. Da müssten ja deutschsprachige Auswanderer sein oder Leute, die halt Deutsch verstehen und Deutsch sprechen. Und da habe ich im Moment sag 25%. Und ich weiß aber jetzt nicht, wie der Podcast oder die Streaming-Plattform da heißt. Wie gesagt, ich bin ganz offiziell auf Apple iTunes und auf Spotify und aber alles kostenlos, also ich kriege da kein Geld für. Das ist von dem Anbieter, wo ich runtergeladen habe. Das hört sich so türkisch an. Du, wo ich runtergeladen habe. Und der tut die automatisch auf die ganzen. Desto mehr Leute sich das anhören, desto mehr Streaming, Audio, Portale werde ich dann hochgeladen. Ne? Und da brauche ich gar nichts für tun. Das macht das System oder das Programm oder der Hauptanbieter, wo ich bin, macht das automatisch. Habe ich aber erst später rausgekriegt, dass ich auch auf Apple iTunes, Spotify bin und so. Und dann habe ich noch geguckt, wo ich noch überall bin. Ne? Gut, ich glaube, jetzt habe ich auch genug gelabert. Ich wollte eigentlich was für vergessene Pfoten sammeln. Habe ich auch angeklickt hier, aber habe ich ja gerade schon gesagt, da brauchst du eine Kreditkarte für oder was weiß ich. Und, ja, das was mir unten eingeblendet, 0 Euro. Ich habe hier einen neuen Hintergrund beim Streamen. Das sieht aus wie so ein Filmcover jetzt. Da steht das April 16. 2022. 23 Uhr 52. Sieht das aus wie so ein Filmcover. Geil. Gut, ich spiele es auch raus und tut mir leid, dass ich euch ein bisschen eure Lebenszeit geraubt habe, weil gähnen kann man am besten immer alleine. In diesem Sinne, thank you for listening. Have a nice day. Das habe ich schon wieder vergessen. Was sage ich denn immer? Wünsche euch Oldenburg, deine Stadt. Unsere Stadt, euer aller Stadt oder so ähnlich. Gute Nacht, ich bin raus. Good sleeping oder so ähnlich. Ciao und beim nächsten Mal versuche ich halt nicht so viel zu gähnen. Gut, ciao.